WDR 5. Neugier genügt. Der Frühjahrsputz fördert alten Ärger ans Tageslicht. In einer Schublade, verborgen unter wuchernden Kabeln, abgelegter Ladegeräte und Handys, finde ich es wieder, mein altes iPod. Fast hatte ich es vergessen, dieses mehrere hundert Euro teure Gerät, das eine Woche nach Garantieende kaputt ging. Vor ein paar Jahren wollte ich das iPod reparieren lassen. Doch dass die Batterie Sekunden nach dem Einschalten den Geist aufgab, das Displaybild sich verschob, entlockte dem Servicemitarbeiter ein Schulterzucken. Vielleicht ist der Akku kaputt, vielleicht ein Systemfehler? Die Reparatur wäre auf jeden Fall teurer als der Restwert, meinte der Servicemensch und riet zum Neukauf. Ohnmächtig habe ich mein iPod in die Schublade gepfeffert, wo es seitdem unter anderem Elektroschrott vor sich hinschimmelt. Nun ist der MP3-Spieler wieder aufgetaucht und mit ihm die Gefühle unbestimmten Unbehagens und diffuser Wut. Doch diesmal will ich mich meinem inneren Schweinehund stellen. Ich will nicht hinnehmen, dass sich teure Markenware binnen eines Jahres in billigen Elektroschrott verwandelt. Und ich will herausfinden, ob es wirklich Zufall ist, wenn erstaunlich viele Geräte nach der Garantie den Geist aufgeben oder ob hinter dem vorschnellen Kaputtgehen System steckt. Mit meinem iPod begebe ich mich auf Spurensuche. Beginnen soll sie im Laden von Christian Kreuzberg. Dass es im Haus meiner Eltern bis heute keine Elektroschrott-Schublade gibt, liegt vor allem an Kreuzberg, dem gelernten Radio- und Fernsehtechniker. Angefangen habe ich am 7. Januar 1978 und fertig geworden bin ich dann in 81. Und den Laden habe ich jetzt seit 30 Jahren und 2 Monaten. Wann immer bei uns ein Fernseher kaputt ging, Kreuzberg hat ihn repariert. Ging wirklich einmal ein Gerät den Weg aller Dinge, Kreuzberg hat ihn mitgenommen und ausgeweitet. Doch seit Geiz geil geworden ist, bekommt Kreuzberg in seinem kleinen Werkstattladen fast nur noch Billigware auf den Tisch. Reparieren lohne sich kaum noch und wenn, dann legten ihm die Hersteller Steine in den Weg. Die Ersatzteile, es gibt keine Ersatzteile dafür. So Mini-Anlagen, die werden tatsächlich Ultraschall geschweißt oder die werden irgendwie mit irgendeinem Lösungsmittel geklebt. Die kann man absolut nicht mehr aufmachen. Die Dinger, das ist one way. Kaufen, kaputt, wegschmeißen, tschüss. Ratlos wiegt Kreuzberg auch meinen iPod in der Hand. Auch er verschweißt, verklebt, selbst für einen Profi nicht aufzukriegen. Zum Wegwerfen gedacht, sagt Kreuzberg. Die Recherche ergibt ein Buch mit einem ganz ähnlichen Titel, Zum Kaputtgehen gemacht, von Giles Slate. Geplante Obsoleszenz nennt Slate Techniken, um die Lebensdauer von Konsumgütern künstlich zu begrenzen. Geboren wurde die geplante Obsoleszenz in dem Land, das auch Wegwerf-Rasierklingen, Pflaster und Kondome hervorgebracht hat, den USA. In den USA gab es in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts eine ganz starke Bewegung, die ökonomische Depression zu überwinden, durch eine absolut offensichtlich gefahrene Obsoleszenzstrategie. Also da gab es sogar Pläne, die Produkte, die auf dem Markt sind, die alten Produkte aufzukaufen, weil durch den Neukauf neue Arbeitsplätze geschaffen werden, die Nachfrage angekurbelt wird. Also in der Tat Produktobsoleszenz als politische Strategie gegen Arbeitslosigkeit. Die Wirtschaftsprofessorin Lucia Reisch spricht von frühen Obsoleszenztheoretikern wie Bernard Landon. Landon forderte gar, die Regierung müsse Waren nach bestimmter Zeit für tot erklären und dann zerstören lassen. Wichtiger für den Siegeszug der Wegwerfmentalität war aber nicht die Politik, sondern die Wirtschaft, genauer die Autoindustrie der USA. 1923 brachte General Motors erstmals ein Auto auf den Markt, das ganz auf Design setzte. Eine Neuheit, mit der GM den nur für Langlebigkeit konstruierten Konkurrenten Ford abhängte. Fortan änderte GM das Erscheinungsbild seiner Autos jährlich und weckte damit unter den Kunden ein neues Bedürfnis, das des regelmäßigen Modellwechsels. Da die Autobranche die US-Schlüsselindustrie war, kopierten auch andere Branchen diese Idee. Der regelmäßige Wechsel von Modellen, nur weil sie aus der Mode waren, setzte sich weltweit durch, sagt Lucia Reisch. Die Produktentwicklung und die Lebenszyklen sind kürzer geworden. Die eigentliche technische Lebenszeit eines Produkts kann noch sehr lang gegeben sein, aber man kann es im Grunde durch Produktneuheiten ist es eben obsolet, also frühzeitiger Verschleiß ist eingetreten. Psychische Obsoleszenz ist natürlich ein integraler Bestandteil unserer Konsumgesellschaft. Unser Job ist es, die Obsoleszenz zu beschleunigen, sagte einst GM-Designer Harley Earl. Wenn Kunden ihr Auto jährlich wechseln, dann haben wir einen guten Wert. Fast gleich klingt ein Satz von Apple-Gründer Steve Jobs. Wenn du immer den neuesten und großartigsten iPod haben willst, musst du mindestens jährlich einen neuen kaufen. Ist es also nur ein seltsamer Zufall, wenn viele iPods gerade nach einem Jahr den Geist aufgeben? Welcome to the Apple Care Service and Support Line. Apple doesn't offer a new battery for the iPod? No, because the battery is internal. It's not the MP3. All you got to do now. Es waren die Filmemacher Van und Casey Neistat, die Ende 2003 einen Videoclip ins Netz hochluden, der binnen kurzem 1 Million Mal angesehen wurde. In iPods Dirty Secret, zu Deutsch das schmutzige Geheimnis des iPod, wiesen sie auf den kurzlebigen Akku des Musikspielers hin und darauf, dass der Apple Service den Akku nicht ersetzen wollte, sondern zum Neukauf riet. Die Empörung wuchs sich zu einer Sammelklage gegen Apple aus, der Konzern stimmte schließlich einem millionenschweren Vergleich zu. Erst seitdem bietet Apple ein Akku-Austauschprogramm an. Ist nun alles gut? Habe ich mit meinem iPod einfach nur Pech gehabt? Internetforen quellen noch immer über mit Berichten von Leidensgenossen. Bei weiterer Recherche im World Wide Web stoße ich schließlich auf Markus Weyer. Der fränkische Bastler hat hunderte Kleingeräte aufgeschraubt und repariert. Er kennt auch das Innenleben eines iPods und die typischen Probleme mit der Lebensdauer gut. iPod ist der Klassiker, ja. Also wirklich das Jahr gerade mal rum, also es gibt viele ein Jahr, zwei Tage, eine Woche. Also wirklich gerade, dass das Jahr so überlebt, das Ding, und dann weg. Ich habe hier ein 4er Nano, der hat halt auch das klassische Akkuproblem gehabt, wobei der noch dazu das defekte Clickwheel hatte, was auch die meisten 4er Nanos hatten, auch die 5er. Und da sind wir jetzt wieder bei dieser lustigen Obsoleszenz, wo man sagt, die sind wirklich zum Wegwerfen gedacht. Ich beschließe, schriftlich bei Apple nachzufragen. Welche Lebensdauer hat Apple für iPods vorgesehen? Lässt der Konzern seine Geräte absichtlich so bauen, dass sie gerade die Garantiezeit überstehen? Steht die Lebensdauer im Zusammenhang mit Steve Jobs' Motto »Jedes Jahr ein neuer iPod?« Die Wartezeit überbrücke ich weiter mit Giles Slates Buch »Made to Break« – »Gemacht, um kaputt zu gehen«. Bisher wagte es noch kaum ein Unternehmen, sich namentlich zur Obsoleszenz zu bekennen, schreibt Slate. Dabei werde gerade die Lebensdauer elektronischer Produkte systematisch geplant. Die Produkt- und Materialforscher der Konzerne betrieben technische Obsoleszenz mit erschreckender Präzision. Death Dating, das Todesdatum festlegen, ist eine schwarze Ingenieurskunst, die im Verborgenen gedeiht und der Verbraucherschützer wie Klaus Müller nur schwer auf die Schliche kommen. Es gibt wenig solche Beispiele, die wirklich ganz klar erwiesen sind. Ja, wo es förmlich erwiesen war, sind die Glühlampen. Da gab es eine Vereinbarung der Glühbirnenhersteller damals auf 1000 Stunden, obwohl es dafür keine technische Notwendigkeit gab. Klaus Müller, Chef der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, spricht vom sogenannten Phoebus-Kartell. Dieser Zusammenschluss weltweit führender Glühbirnenhersteller setzte 1924 durch, dass ihre Birnen künftig nur noch 1000 statt vorher 2000 Stunden halten. Die Lebensdauer von Glühbirnen lässt sich dadurch einstellen, dass man dickeren oder dünneren Draht verwendet. Doch können Hersteller wie Apple auch das Todesdatum von komplexen elektronischen Produkten von vornherein festlegen? Der Elektronikkenner Markus Weyer ist davon überzeugt. Weyer sagt, er kann es auch beweisen und greift sich eine Leiterplatte, die früher in einem Apple-Computer steckte. Also, ich habe es aber noch hier liegen. Das ist ein klassisches Board von dem iMac. Also hier, das ist der Kühlkörper. Und genau daneben sind die Kondensatoren. Also genau wieder neben dem Prozessor, wo es am heißesten wird, hocken die ganzen Dinger. Die blähen sich auf irgendwann, die gehen kaputt, die Flüssigkeit läuft aus, dann fließt kein Strom mehr durch und dann ist das Gerät einfach tot. Das muss kaputt gehen. Also das ist letztendlich wirklich was, das passt in die Tonne und sonst nichts. Aber könnte das nicht ein einmaliger Konstruktionsfehler sein? Nein, sagt Markus Weyer, dies sei Absicht. Die gleichen Fehler tauchten über Jahre wieder und wieder auf. Auch mit diesem Vorwurf konfrontiere ich Apple. Der Konzern beantwortet schließlich alle Fragen nach einer im Vornherein geplanten Lebensdauer schriftlich mit nur einem Satz. Wir planen keine Obsoleszenz unserer Produkte. Auch andere Konzerne bestreiten entweder, die Lebensdauer künstlich zu verkürzen oder die Anfragen verlaufen im Sande. Wer gern Auskunft gibt, ist Olaf Wittler vom Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Materialforschung. Wittler und seine Kollegen testen, ob Bauteile oder ganze Geräte den Belastungen so lange standhalten, wie die Firmen das wollen. Hier haben wir einen sogenannten Drop-Tester. Bei dem kann ich also das Herunterfallen der Elektronik im Labor nachstellen. Und was ich da teste, ist letzten Endes das, was ich später ins Handy zum Beispiel einbaue. Es kann hunderten oder tausendmal runterfallen sein, je nachdem, was ich testen möchte. Zum Beispiel muss es im Standard 1000 Zyklen halten und man spart halt so lange, solange man diesen Standard besteht. Das heißt, man orientiert sich häufig bei den Entwicklungen nicht daran, das möglichst lange haltbar zu machen, sondern immer möglichst so, dass es den Standard besteht. Produktentwickler testen und berechnen die Mean Time to Failure, die durchschnittliche Zeit, bis ein Bauteil ausfällt. Sie haben sogar ein Schimpfwort für ein zu haltbares Gerät. Overdesign. Es wäre natürlich ungünstig, wenn es jetzt zu lange halten würde, weil dann habe ich einfach in meinem Produkt ein Overdesign sozusagen eingebaut. Wenn ich sage, das Produkt braucht eigentlich nur 3 Jahre halten und ich baue es für 10 Jahre, dann ist da natürlich in dem Produkt noch ein Kostenfaktor, den ich reduzieren könnte. Und es werden natürlich automatisch Kosten überall gespart, wo es geht. Und natürlich versuchen die Firmen das. Die Elektronikbranche steht unter enormem Druck. Das liegt daran, dass sie dem Mooreschen Gesetz gehorchen muss. Denn die Leistungsfähigkeit eines Prozessors verdoppelt sich alle 1,5 Jahre. Das prophezeite der Intel-Gründer Gordon Moore zu Beginn des Computerzeitalters und das ist bis heute Planungsgrundlage der IT-Branche. Seitdem liefern sich die Elektronikfirmen einen atemlosen Wettlauf darum, als erste den nächst besseren Chip auf den Markt zu werfen. Bei den elektronischen Gütern ist es ja so, dass die Unternehmen ungeheuer hohe Investitionskosten haben, die in die Entwicklung dieser neuen Produkte gesteckt werden. Die müssen natürlich wieder rausgeholt werden. Insofern sind diese kurzen Produktlebenszyklen auch mit eingebauter Obsoleszenz absolut geplant und im gewissen Sinne auch notwendig, weil dieser neue Konsum einfach mit eingeplant ist in die Investitionskosten. Es ist eine Wachstumsspirale, deren Sog wir uns nicht entziehen können. Zunächst haben uns Intel und Windows daran gewöhnt, Rechner und Software alle 2 Jahre auszutauschen. Immer leistungsfähigere Programme fraßen den wachsenden Speicherplatz immer schneller auf. Doch erst mit den Handys gelang endgültig die Taktung des Verbraucherverhaltens durch Moores Gesetz. Die Mobilfunkanbieter müssen neue Verträge verkaufen. Das Geld für sinkende Gebühren und hohe Netzinvestitionen muss ja irgendwo herkommen. Als Lockmittel geben sie billige Handys aus. Und wir werden damit in einem ständigen Sog gehalten, Geräte vorschnell zu wechseln. Eine ganze Branche hat uns gezielt zu Wegwerfern erzogen, weil sonst ihr Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. Langlebige Handys lohnen sich schlicht nicht, sagt der Wissenschaftler Carsten Schischke, der umweltfreundliche Elektronik entwickelt. Aber weil es sich eben nicht für den Hersteller in eigenem Gewinn oder im eigenen Geschäftsmodell widerspiegelt, auf längerlebige Komponenten zu setzen, hat er wenig Interesse daran, das in seine Produkte zu integrieren. Und es wird eher auf eine Lebensdauer der Produkte abgezielt, dass die Garantiezeit gut überstanden wird und die Firma gegebenenfalls nicht zu sehr in einen schlechten Ruf kommt, weil die Produkte eben schnell und häufig ausfallen. Das ist jetzt auch wieder der Vorteil der Informationstechnologie durchaus, dass ja sowas in Kundenbewertungen dann übers Internet auch relativ schnell wieder rumspricht, wenn bestimmte Produkte nicht die Erwartungen der Kunden einhalten. Denn es gibt sie. Kunden, die Qualität suchen, statt auf schnelllebige Neuigkeiten zu schielen, sagt der Fraunhofer-Forscher. Kunden, die geplante Obsoleszenz gar als Betrug empfinden, wenn sie überhaupt davon erfahren, ergänzt der Verbraucherschützer Klaus Müller. Auch Müller setzt auf Information und Vernetzung der Verbraucher. Denn wirklich wirksam gegen Obsoleszenz vorgehen, das kann er nur gemeinsam mit den Verbrauchern. Wenn man mehr Diskussionsraum darüber hat, das wäre ein erster Schritt. Das Wichtigste wäre, dass man tatsächlich darüber redet. Weil wir eben hören, das war ja nur mein Gerät. Also man muss rauskommen aus dieser Vereinzelungsfalle. Für uns ist das extrem nervig und auch wirklich ein Unding auf unserer internen Hitparade der Verbraucherfrechheiten. Müller will die geplante Obsoleszenz nun wissenschaftlich untersuchen lassen. Im neuen nordrhein-westfälischen Kompetenzzentrum Verbraucherforschung. Denn weder die Politik noch Organisationen wie die Stiftung Warentest haben sich des Themas angenommen. Dafür wächst der Widerstand der Bürger gegen die Wegwerfhersteller. Der Berliner Stefan Schridde sammelt auf seinem Internetportal Murks Nein Danke Meldungen von auffällig kurzlebigen Geräten. Verbraucher sollen so sehen können, wo vorschneller Verschleiß System hat. In einem nächsten Schritt will er die Hersteller öffentlichkeitswirksam mit den Vorwürfen konfrontieren. Markus Weyer geht einen anderen Weg. Weyer ist zum Mitkämpfer der Reparierrevolution geworden. Es gibt da Menschen, die sich einfach nicht mehr unterwerfen wollen diesem Konsumterror, sondern die einfach sagen, nö, ich repariere selbst. Viele Dinge sind so simpel. Also das ist ja wirklich nichts Dramatisches. Das kann man selbst. Es ist schön, dass es immer mehr Leute interessiert, dass ja für viele diese Repair Revolution schon im Kopf irgendwas auslöst. Unterm Strich was tun, was zu verändern. Und da musst du die Verbraucher dran kriegen, dass du einfach sagst, denke um. Weyer ist auf der amerikanischen Reparaturplattform iFixit.com aktiv. iFixit verbindet die Hilfe zur Selbsthilfe mit einem kritischen Konsumentenbewusstsein. Wenn du es nicht reparieren kannst, gehört es dir nicht, heißt es in ihrem Manifest der eigenständigen Reparatur. Besitzer defekter Geräte können auf iFixit Fragen stellen, andere Nutzer wie Markus Weyer antworten, stellen Reparaturanleitungen ins Netz. 1400 Antworten hat Weyer auf iFixit gegeben, er hat sich auf Kleingeräte wie Handys oder iPods spezialisiert. Könnte auch ich meinen iPod selber reparieren? Ist das nicht so kompliziert? Nein, sagt Weyer. Die meisten iFixit-Nutzer sind auch Techniklein. Reparier selbst oder versuch's zumindest. Zieh's zumindest in Erwägung. Eine Woche später liegt ein iPod-Akku mit zwei Werkzeugen auf dem Schreibtisch, die Plastikskalpellen ähneln. Knapp 10 € hat das Set im Internet gekostet. Butterweich gleitet das Plastikwerkzeug in die Seitennaht. Ich halte mich genau an die iFixit-Anleitungen aus dem Internetvideo. Hi, I'm MJ with iFixit. For this repair I won't need much. All I'm going to use is a set of iPod opening tools. Vorsichtig löse ich die Platte. Es fühlt sich fast ein wenig verboten an. Zögern und Bangen stehen vor jedem Schritt. Eine gefühlte Ewigkeit später löst sich der Akku tatsächlich aus dem Gehäuse. Der neue passt. Nach einer weiteren halben Stunde ist die Abdeckplatte wieder geschlossen. Das Gerät läuft. Mein iPod gehört wieder mir. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.